NDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, kleine Verspätung. Wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitemennacht heute wieder. Ihr könnt anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Was Privates, was Gesellschaftliches, was Politisches. 0800 220 5050. Oder domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Patrick, 28. Guten Morgen, Patrick. Hallo, Domian. Ich grüße dich. Freue mich, dass du da bist. Über was unterhalten wir beide uns? Ich habe ein großes Problem, beziehungsweise ich mache mir große Sorgen um meinen Vater. Und zwar, es geht darum, meine Mutter ist vor 4 Monaten verstorben. Mhm. Und sie hatte Lungenkrebs gehabt, was man erst 3 Wochen vorher diagnostiziert hat. Also man hat es sehr, sehr spät diagnostiziert. Mhm. Und es hat vor allem ihn als auch meine ganze Familie den Boden unter den Füßen weggerissen. Also das, ja. Weil mit dem Tod niemand gerechnet hat. Wie viele Geschwister hast du noch? Ich habe noch eine Schwester, die ist 3 Jahre jünger, die wohnt auch noch in der Heimatstadt. Ich bin vor ungefähr 9 Jahren weggezogen, mhm. weil ich andere Arbeit gefunden hatte nach meiner Ausbildung mhm. und bin dann regelmäßig immer dann in die Heimat dann gefahren. Wie alt ist deine Mutter geworden? Meine Mutter ist 52 geworden. Hatte sie keinerlei Beschwerden vorher? Irgendwelche Anzeichen, Signale, die sie vielleicht dann nicht so ernst genommen hat? Ja, also ich war ja in der Weihnachtszeit bei ihr und ich hatte während der Zeit an meiner Projektarbeit gesessen, weil ich nebenbei noch eine Weiterbildung gemacht hatte und eine Abschlussarbeit schreiben musste. Mhm. Und das hatte ich dann zwischen Weihnachten und Neujahr, dann halt die paar Tage, wo ich frei hatte, dann mir vorgenommen. Und da ist es mir schon aufgefallen, dass meine Mutter ziemlich starken Husten hatte. Mhm. Und das war für mich auch keine Bronchitis mehr oder eine Erkältung. Und da hatte ich auch schon zu meiner Mutter gesagt, ja, ich würde mal zum Arzt fahren. Ich so, das ist keine normale Erkältung. Also eine normale Erkältung hört sich anders an. Mhm. Und meine Mutter hatte das dann erst so abgewiegelt, ja, was ihr alle habt. Und meine Tante hatte das auch schon gesagt, fahr da mal zum Arzt, das hört sich nicht gesund an. So, mhm. Und dann, aber dann hat es wahrscheinlich noch lange hingezogen, den Arztbesuch. Genau, richtig. Es ist dann irgendwann Mitte Januar, hatte ich dann, das war am Wochenende, hatte ich einen Anruf von meinem Vater gekriegt. Er war total aufgelöst und er sagte, ob ich direkt vorbeikommen könnte. Meine Mutter wird im Krankenhaus liegen auf der Intensivstation und ich habe sofort alle 7 Sachen gepackt, mich ins Auto gesetzt und bin dann die 200 Kilometer erstmal ins Krankenhaus gefahren, weil ich erstmal wissen musste, was da jetzt überhaupt Sache ist. Mhm. Und sie ist gleich auf eine Intensivstation gekommen. Die ist sofort auf eine Intensivstation gekommen. Ist sie noch operiert worden? Die ist noch operiert worden. Die ist aber in einem anderen Krankenhaus operiert worden. Ich hatte erst mal mit dem Arzt dann gesprochen und er sagte, es würde eine Entzündung der Lunge vorliegen. Das müsste jetzt mit einer Antibiose behandelt werden und wenn das jetzt nicht anschlagen würde, müsste sie in ein Krankenhaus verlegt werden, was eine Thoraxchirurgie hat und dort müsste sie dann operiert mhm. werden. Mhm. Das ist dann auch 14 Tage später ist das dann geschehen und da hatten sie dann festgestellt, dass meine Mutter halt ein Lungenkarzinom am rechten Lungenflügel hat. War deine Mutter Raucherin? Meine Mutter war Raucherin. Ja. Raucher. Das hast du gerade am Anfang angedeutet, dass es besonders für deinen Vater schwer ist. Richtig, genau. Erzähl mal. Es ist so passiert, also ich habe den direkten Tod meiner Mutter nicht miterlebt, weil ich an dem Tag nicht da war. Ich habe es über das sogenannte Kriseninterventionszentrum mitgekriegt, die dann vor Ort dann waren. Meine Schwester hatte es mir erzählt, dass an dem Valentinstag am Sonntagmorgen meine Eltern ganz normal gefrühstückt hatten. Mhm. Und mein Vater hatte hatte den Frühstückstisch komplett abgeräumt, weil meine Mutter sich umziehen wollte. Und meine Mutter hatte dann nach meinem Vater geschrien, weil sie sich übergeben hätte. Und sie hatte nur gesagt, ruf sofort den Notarzt. Und mein Vater ist dann direkt zu ihr hin und da hatte meine Mutter dann schon in der Blutlache liegen sehen. Er hatte versucht noch zu reanimieren, hat direkt den Notarzt gerufen, aber der Notarzt konnte dann direkt auch nur den Tod feststellen. Jetzt ist natürlich verständlich, wie du gerade sagtest, dass die ganze Familie bodenlos, ins Bodenlose fällt. Wie geht dein Vater jetzt mit dieser schlimmen Situation um? Er trinkt viel. Also meine Eltern hatten... Trank er vorher auch schon? Ja, er trank vorher war auch schon. War er, würdest du sagen, hat er so viel getrunken, dass man sagt, er ist Alkoholiker? In den Jahren, wo ich das mitgekriegt habe, würde ich sagen, er ist Alkoholiker, definitiv. Und? Weil wo meine Mutter noch gelebt hat, gab es sehr viel Ärger, auch wegen dem Alkohol, weil mein Vater auch viel getrunken hat. Mhm. Mein Vater hat es immer heruntergespielt. Ja, ich bin jeden Tag 8, 9 Stunden, 19 Stunden am Arbeiten, dann gönne ich mir mal die 1, 2 Bier. Aber am Wochenende war es dann immer richtig schlimm. Also wenn es damals schon so schlimm war, dann heißt, dass es jetzt ja noch schlimmer ist und dass die Alkoholkrankheit sich noch verstärkt hat. Genau. Geht er arbeiten im Moment? Er geht arbeiten, ja. Und wann trinkt er? Vor allem Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Und unter der Woche würde ich es nicht ausschließen, aber am Wochenende definitiv, weil ich habe ja auch Kontakt zu meiner Großmutter und zu meinen Tanten. Und da habe ich dann auch erfahren, aber auch von meiner Schwester, dass er halt dann trinkt. Mhm. Dann also so dermaßen hohen Alkoholspiegel hat, dass er die Kontrolle über sich komplett verliert. Hast du denn mit ihm persönlich mal gesprochen darüber? Ja, ich habe mehrmals schon mit ihm gesprochen. Wie reagiert er darauf, wenn du ihm sagst, ich glaube, du trinkst viel zu viel? Sehr aggressiv. Sehr aggressiv? Sehr aggressiv. Also auch was den Tod meiner Mutter angeht, hatten auch seine Freunde und auch meine seine Geschwister gesagt, er sollte sich bitte Hilfe suchen, auch was das mit dem Trinken angeht. Er müsse jetzt damit fertig werden, dass meine Mutter nicht mehr leben würde. Und er ist komplett freigedreht. Er ist sehr aggressiv geworden, hat nur rumgeschrien und hat komplett auf stur geschaltet. Das macht er sowohl bei meiner Schwester als auch bei mir. Ich hab wohnt er alleine in einem Haus? Er wohnt alleine in einer Wohnung. In der Wohnung. Es ist so ein Zweifamilienhaus. Die unterste Etage haben meine Eltern schon vor zig Jahren schon bezogen und wohnen da auch schon seit einigen Jahren. Das heißt, er zieht sich immer zurück, wenn er Freizeit hat und betrinkt sich. Richtig, genau, so kann man. Und alle, die ihn darauf aufmerksam machen, weist er strikt ab und, genau, ist aggressiv. Genau, wird direkt aggressiv, fängt direkt an zu schreien. Also das er bleibt gar nicht ruhig, er geht direkt auf 180. Dann kannst du nichts machen, Patrick. Nee. Nichts. Das ist grauenhaft und schlimm. Du hast deine Mutter verloren in deinen jungen Jahren. Das ist schon so unfassbar schlimm. Und du kannst deinem Vater nicht helfen. Nee, ich bin total verzweifelt. Meine Schwester, die hatte mich heute angeschrieben. Ich habe auch mit ihr telefoniert. Und meine Schwester ist auch vollkommen fertig, weil sie wohnt halt in derselben Stadt. Und sie ist auf jeden Tag bei ihm. Wenn er, was ich gerade noch nicht so verstanden habe, reagiert er aggressiv, wenn er besoffen ist oder reagiert er auch aggressiv, wenn er nüchtern ist? Auch wenn er nüchtern ist. Ich glaube, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als ihn im nüchternen Zustand nochmal anzusprechen und ihm zu sagen, dass ihr euch zurückziehen werdet, wenn er nichts unternimmt. Haben wir alle schon probiert und er stellt komplett auf stur. Er hatte auch schon dann... Aber habt ihr euch denn auch zurückgezogen dann? Wir hatten uns auch zurückgezogen. Ich ziehe mich jetzt die letzten Wochen schon komplett zurück, weil ich kann es auch persönlich nicht ertragen, weil er ruft zum Beispiel mich an mit einem extrem hohen Alkoholpegel und gibt zum Beispiel mir die Schuld an den Tod meiner Mutter. Würde ich sofort auflegen, würde ich gar nicht reden. Sofort weg, drücken weg. Genau, das hat er nämlich auch bei meiner Großmutter gemacht und bei meiner Tante gemacht. Ich habe es nämlich erfahren von den Seiten aus. Du kannst dich nur versuchen, dann radikal vor ihm zu schützen. Ja. Das ist sehr bitter. Ich sag's nochmal, weil ich glaube, es gibt keine Lösung, wie du dich da verhalten solltest. Mhm. Du kannst ihn nicht zwingen, in eine Therapie zu gehen. Er ist ja nicht mal einsichtig. Er geht in keine Alkoholtherapie. Er geht in keine Therapie, um seine Trauer bewältigen zu können. Genau. Also das heißt, man muss ihn quasi jetzt vollkommen in Ruhe lassen, in der Hoffnung, dass er wach wird. Richtig. Patrick, das ist meine Einschätzung, meine spontane Überlegung. Mhm. Ich möchte aber gerne, dass meine Psychologin dir auch noch mal ein paar Sachen dazu sagt. Mhm. Die hat das Gespräch mitgehört und kann anknüpfen. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Sabine ruft dich zurück. Und dir persönlich wünsche ich viel Kraft für die Zeit der Trauer. Mhm. Und alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir, Domian. Wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön, Patrick. Wir melden uns gleich bei dir. Wunderbar. Auf Tschüss. Wiedersehen. Ciao. So, ihr Lieben, morgen heißt unser Thema XXL und ich möchte gerne morgen ja mit euch einfach so über dieses Thema reden, nämlich XXL und frage euch, ob ihr selber XXL seid. Seid ihr besonders groß gewachsen? Seid ihr vielleicht besonders füllig, besonders dick? Oder steht ihr vielleicht auf XXL? Steht ihr auf große Menschen? Steht ihr auf große Brüste? Steht ihr auf fette Autos zum Beispiel, alles, was so ein bisschen protzig ist. Und vielleicht seid ihr auch scharf oder steht auf ein XXL-Konto und sprecht auch sehr gerne darüber und zeigt auch gerne allen Leuten, dass ihr so richtig gut dabei seid. Das ist unser Thema. Morgen könnt ihr gerne schon euch anmelden unter domian@wdr.de. Hier geht's weiter mit Jamila, 28. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Sag hi. Jamila oder Jamila? Jamila. Jamila. Genau. Weswegen rufst du an, Jamila? Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und zwar, ich bin ja noch recht jung. Ich bin ja 28, wie gesagt. Und ich war auch schon verheiratet gewesen. Hab recht jung geheiratet, 2009 und 2012 auch getrennt. Mhm. Und die 3,5 Jahre Ehe waren wirklich voller Gewaltausbrüche von meinem Ex-Mann, Konsum von Alkohol, Drogen und also er hat mich wirklich überhaupt nicht gut behandelt und irgendwann haben wir uns halt getrennt. Ich habe gedacht, okay, das hört jetzt alles auf, dann wir werden im Guten auseinandergehen, aber das hat dann erst recht angefangen mit dem Stress zu bekommen und nach der Trennung. Genau. Habt ihr Kinder? Nein, um Gottes Willen. Nein, haben wir nicht, zum Glück. Er ist bei mir eingebrochen und wollte sich dann auch aufgrund dessen, dass ich ihn abgewiesen habe, das Leben nehmen. Mhm. Irgendwie hat er dann doch die Kurve bekommen und ist dann seiner Arbeit nachgegangen. Und ja, sie sind dann halt wirklich getrennte Wege gegangen, wurden dann irgendwann geschieden. Und in dem Zeitraum habe ich dann halt angefangen, in so einen Base-Chat reinzugehen. Ja, das ist so ein Telefonchat. Mhm. Wo man halt ja Leute kennenlernen kann. Mhm. Und das war halt ein Chat meiner Landsleute und ich war dann auf diesem... Landsleute, was für Wurzeln hast du? Ich bin Marokkanerin. Okay. Mhm. Ja. Und ich bin dann halt in dieses Karussell da gegangen und habe einen netten jungen Mann kennengelernt. Mhm. Und der auch so alt ist wie ich. Kommt hier auch aus der näheren Umgebung von mir, also in einem Radius von 50 Kilometern. Mhm. Und ja, das war vor 3 Jahren, das war 2013 irgendwann, ja, im September. Ja. So, und wir haben uns dort kennengelernt und am Anfang haben wir halt nur miteinander gelacht und irgendwann wurde es dann halt ernst. Ne? Also wir haben wirklich tagtäglich über diesen Chat telefoniert, wir machen es heute immer noch. Mhm. Ja. Wie, habt ihr euch noch nicht getroffen? Nein, wir haben uns noch nicht getroffen. Also irgendwas, das ist ein Ding, seit 3 Jahren seid ihr in Kontakt? Ja, irgendwas steht uns da im Wege, ich weiß es nicht. Oder stimmt da irgendwas nicht? Also meinerseits nicht, ich traue ihm auch nicht zu, dass er irgendwie, dass es seinerseits irgendwie liegt. Also ich vertraue diesen Menschen wirklich blind, ja, weil der ist auch wirklich sozusagen 24 Stunden bei mir am Telefon dran. Aber das klingt, ja, wenn du ihm blind vertraust, wenn man sich gut versteht, habt ihr auch geskypt, dass ihr euch gesehen habt schon? Nein. Noch nicht. Aber Fotos habt ihr ausgetauscht? Nein, Fotos haben wir auch nicht ausgetauscht. Warum nicht? Es ist nicht dazu gekommen. Ehrlich gesagt will ich auch gar nicht wissen, wie der ausschaut. Wie, du willst ihn auch gar nicht persönlich treffen? Doch, natürlich. Ja, aber, also dann schon. Aber dann will man aber wissen, wen einen da erwartet, wer einen da erwartet. Ja, natürlich. Also wenn man wirklich so, ich sag mal, neugierig ist, ja, aber natürlich möchte ich wissen, wer hinter diesem... Ich glaube, Jamila, Menschen, du bist total neugierig, wer dahinter steckt. Ja und nein. Also auf das Aussehen achte ich nicht, weil das Aussehen ist mir sowieso egal, ja? Na, ganz egal wird es ja auch nicht sein. Doch. 100 pro? Ja, total sicher. Weil trotz dessen, dass ich diesen Menschen nie persönlich kennengelernt habe, beziehungsweise noch nicht getroffen habe, hat er Eigenschaften mit sich? Man lernt sich ja am Telefon kennen. Wie gibt sich die Person? Also man achtet ja auf... Man kann aber auch am Telefon einen fulminanten Fake hinlegen und eine Illusion erschaffen für die andere Person. Wir können wirklich im Kennenlernen. Man ja ein ziemlich guter Schauspieler natürlich, sein, ne? Natürlich. Was haben wir schon alles gehört? Was Menschen bei solchen Chatportalen erzählen. Ja. Will er das denn nicht? Hat er denn noch nicht den Vorschlag gemacht, Jamila jetzt mal treffen? Also wir standen letztes Jahr irgendwann mal kurz davor und dann sage ich mal so, ist Folgendes dazwischen gekommen. Ich konnte meine, ich sag mal, Emotionen und mein Temperament nicht zurückhalten. Irgendwas ist gewesen, ich weiß gar nicht mehr, was es gewesen ist, und dann habe ich dem irgendwelche Sachen an den Kopf geworfen, ohne nachzudenken, was ich da sage, und die ihn auch wirklich sehr gerührt und Du hast einen Streit vom Zaun gebrochen, kurz bevor ihr euch treffen wolltet. Ja. Und dann habt ihr euch nicht getroffen. Genau, und das, weil ich habe ihn verletzt mit dem, was ich ihm an den Kopf geworfen habe. Ich habe ihm vor den Kopf geworfen, er sei nicht zuverlässig und nicht da, wenn ich ihn brauche, weil wir sind ja sozusagen nur über diese Chatleitung verbunden, ne? Das ist ja so ein Telefonchat. Aber Jamila, ist das nicht ein bisschen albern alles? Was reden wir da über? Über was reden wir da? Du willst jemanden kennenlernen, er will jemanden kennenlernen. Ihr habt euch kennengelernt über diese. Ja, genau. Ist ja auch völlig in Ordnung. Aber warum dieses Affentheater da 3 Jahre sich nicht treffen? Und dann noch streitet man. Ja, das ist es ja. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll, ob ich mit dem darüber reden soll, wie ich das ansprechen soll, weil immer wenn ich das machen will, kommt irgendwas dazwischen. Entweder, wie von ihm oder von dir? Beiderseits. Also einerseits habe ich nicht den Mumm dazu, ja. Andererseits, wenn ich den Mumm dazu aufbringen würde, ja, dann... Warum hast du denn nicht? Was ist denn da so kompliziert daran, diesen Menschen zu treffen? Was hat das mit Mumm zu tun? Nein, also ich habe ja kein Problem, ihn zu treffen, ihn darauf anzusprechen. Ach so. Damit habe ich ein Problem. Aber warum hast du ein Problem, ihn darauf anzusprechen? Ja, weil ich Angst habe vor einer Abweisung, ne? Mhm. Hat er auch noch nie ein Foto von dir verlangt? Nein. Auch komisch. Finde ich total komisch. Also ja. Ich wollte wissen, mit wem ich es da zu tun habe. Und ich glaube, deine Meinung ist eine sehr ausgefallene Meinung, dass du sagst, mir ist es völlig egal, wie die Person aussieht. Ich würde mal sagen, 95% der Menschen sagen, naja, ein bisschen muss er mir schon gefallen. Also mir ist es wirklich egal. Vielleicht kommt es auch dadurch, dass er trotz dessen, dass er nicht persönlich anwesend war, dass er mich durch eine Zeit begleitet hat, wo ich auch normalerweise hätte auf andere Freunde zählen können, ja. Mhm. Obwohl er nur am Telefon war, er war aber trotzdem für mich da gewesen. Mhm. Und das war wirklich eine Zeit. Und du hast dich gut verstanden gefühlt. Ja. Mann, Jamila, vielleicht ist da wirklich irgendeine Blockade da, warum auch immer. Vielleicht hat er auch Angst vor irgendetwas, vermute ich. Vielleicht ist er dick oder irgendwie unansehnlich oder weiß ich was. Wobei es sehr ansehnlich dicke Menschen gibt. Vielleicht schämt er sich wegen irgendwas. Ich finde, ihr müsstet das durchbrechen. Aber wie soll ich das denn machen? Du kannst doch wunderbar reden, das hören wir doch hier. Sprich es doch einfach an, sagst du einfach. Ich habe nochmal überlegt, wir reden hier schon 3 Jahre, wir wohnen gar nicht so weit auseinander. Jetzt machen wir einen Termin, an einem Wochenende treffen wir uns da und da im Café und lernen uns persönlich kennen. Wenn ihr euch schon persönlich so gut versteht am Telefon, vielleicht ist das wirklich die, wenn das alles stimmt, wenn das alles echt ist, vielleicht ist das dann die wirklich tolle Grundlage für eine Beziehung später. Ja, also das ist natürlich auch mein Wunsch, sage ich mal, weil ich will jetzt auch nicht meine Zeit mit dem vertrödeln oder ich will auch seine Zeit nicht vertrödeln. Das ist genau der Punkt. Ihr vertrödelt zu viel Zeit. Ich finde, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Ja, ne? Jetzt ist Schluss. Du musst es machen, Jamila. Sprich du es an. Sprich es an, was hast du zu verlieren? Mach's. Wer nicht gewagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Altes Sprichwort und ein richtiges Sprichwort. Sprichwort. Okay, also ich bin mal gespannt, wie der darauf reagiert, weil so am Telefon, ganz ehrlich, muss ich sagen, Topmann. Ja. Sehr vertrauenswürdig. Also bisher hat er mich wirklich so nicht enttäuscht, dass ich sagen kann, okay, der hat mich vom Kopf gestoßen oder alles verletzt. Alles, was du sagst, bestätigt meine Meinung, mach es. Ich wünsche ganz viel Glück, Jamila. Vielen, vielen lieben Dank, Dorian. Toi, toi, toi. Dankeschön. Ich hoffe, dass das alles gut geht. Ich drücke dir wirklich die Daumen. Dankeschön. Ciao, tschüss. Ciao, ciao. 0800 220-50-50. Habt ihr übrigens mitbekommen, dass der Attentäter von Orlando wahrscheinlich selbst ein verkappter Schwuler war und deshalb diese Tat vollzogen hat, weil er mit seiner eigenen Homosexualität nicht klarkam. Das war eigentlich gestern auch schon mein erster Gedanke, als ich das gehört habe, gesehen habe im Fernsehen, ob das nicht letztendlich der Hintergrund ist. Wie furchtbar. Wie furchtbar. Und man muss immer noch auch an die Schwerstverletzten denken. Wer weiß, wie viele Menschen vielleicht ihr Leben lang gezeichnet sein werden oder vielleicht sogar in den nächsten Tagen noch sterben werden. Wir machen weiter mit Steffen. Steffen ist 27. Guten Morgen, Steffen. Hallo, Domian. Hallo, Steffen. Hallo. Schön, dass du da bist. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich seit heute Mittag den Verdacht habe, dass ich eine Halbschwester habe, die in Thailand wohnt. Mhm. Eine Halbschwester, die eine in Halbschwester. Thailand wohnt? Ja. Also es ist so, dass es schon seit längerer Zeit, ungefähr so seit 2007, also hat das angefangen, dass mein Vater häufig berufstätig in Thailand unterwegs war. Der ist selbstständig und kann sich seine Aufträge so selber aussuchen. Mhm. Und seitdem war er halt wirklich längere Zeit, über mehrere Monate am Stück in Thailand. Mhm. Und über die Zeit hat sich dann auch als offenes Geheimnis in unserer Familie entwickelt, dass er da irgendeine Frau hat. Ist er denn in dieser Zeit mit deiner Mutter zusammen gewesen? Noch? In dieser Zeit ist er noch mit meiner Mutter zusammen gewesen. Meine Mutter ist aber vor anderthalb Jahren ausgezogen aus meinem Elternhaus dann. Mhm. Und heute ist mein Vater dann auch wieder auf dem Weg nach Thailand, seit heute früh. Und ich bin heute früh in sein Haus, beziehungsweise unser Haus. Ich wohne im Prinzip auch noch hier, nur momentan mehr bei meiner Freundin. Aber jetzt bin ich heute Morgen dann halt wieder hierher gekommen, weil ich gerade meine Abschlussarbeit zu Ende schreiben muss und deswegen ein bisschen Ruhe haben wollte. Und dann habe ich, wie das so ist, wenn man so eine schöne Arbeit zu schreiben hat, um sich abzulenken, habe ich einen Stapel Papier im Wohnzimmer offen liegen gesehen und mal reingeguckt. Und da habe ich von Anfang des Jahres, waren da Buchungsbestätigungen aus Thailand und die waren, es war eine Flugreservierung und da standen eben drei Personen drauf. Unter anderem eben mein Vater und zwei thailändische Namen. Mhm. Und für was für einen Flug? Innerhalb von Thailand, oder? Ein Flug innerhalb von Thailand. Okay. Es waren da zwei Erwachsene und ein Kind. Mhm. Und zwei Seiten weiter habe ich dann eben auch noch gefunden, eine Buchungsbestätigung für eine Kreuzfahrt auf die gleichen Namen. Und da war eben auch dann das Geburtsdatum des Kindes und das ist halt auf Ende 2008. Mhm. Seitdem frage ich mich halt die ganze Zeit, ob das sein kann, dass mein Vater eben der Vater von diesem Kind ist. Wenn er seit dieser Zeit, wie du gerade sagst, dort vermehrt war und auch eine Freundin hatte oder eine Affäre. Genau, das ist eben dann. Und da liegt der Gedanke natürlich nahe. Genau. Wenn man jetzt nicht wüsste, wie alt dieses Kind ist, könnte man denken, naja, vielleicht hat die Frau. Vielleicht ist es älter. Genau, ja, genau. Hat die Frau vorher ein Kind, genau. So könnte man natürlich im ersten Moment denken, wer weiß, vielleicht ist es wirklich das Kind meines Vaters. Genau das. War das ein Schock für dich? Schon. Das hat mich schon so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Also nicht, dass es jetzt irgendwie großartig schlimm wäre. Also im Prinzip ja schon, weil es halt auch so lange schon ist und dass mein Vater dann ja wirklich. Also der. Was erzählt dein Vater denn überhaupt über seine Frau oder die Affäre in Thailand? Nicht viel, eigentlich gar nichts mehr. Also es ist ganz offen kommuniziert, dass er da eine Freundin hat. Ja, aber dass sie so den Status der Freundin hat, das war halt seine Haushälterin damals, als er wohl das erste Mal da war. Und aber dass es da wirklich eine Affäre oder so gibt, so, man denkt sich das immer, aber man redet nicht offen drüber. Aber wie ist das denn damals überhaupt rausgekommen, der Verdacht? Das hat er damals noch relativ freizügig erzählt. Also mein Bruder war auch Der hat das freizügig erzählt, als er dann auch noch mit seiner Mutter... Ja, dass er diese Haushälterin hatte, aber dass da was gelaufen ist, das hat er nie erzählt. Das war dann irgendwann der Verdacht, halt auch gerade als er dann öfter dahin geflogen ist. Und der Trennungsgrund deiner Eltern war... Die haben einfach nur noch nebeneinander hergelebt. Ach so, das war also gar nicht hauptsächlich Weil die haben sich auch, soweit wie ich es mitbekommen habe, haben die sich auch gar nicht großartig gestritten oder so, aber die haben einfach nur noch nebeneinander hergelebt. Das war, die haben halt keine gemeinsame Ehe mehr geführt. Mhm. Hat deine Mutter das denn auch vermutet, dass da auf jeden Fall irgendwas läuft in Thailand? Dass da irgendwas läuft, hat er auch vermutet. Er hat sie auch vermutet, ja. Komisch, dass du ihn vor allen Dingen nachdem er von deiner Mutter getrennt war, dass du ihn nicht mal ganz offen angesprochen hast. Der Papa, was ist da eigentlich los? Ja, das stimmt schon. Das ist ja eigentlich nichts Schlimmes. So ein bisschen Kommunikationsmangel innerhalb unserer Familie, das stimmt schon. Hört sich so an. Wir sind nicht die gesprächsfreudigste Familie, das stimmt, ja. Ja, aber jetzt hast du ja einen Grund. Jetzt kannst du ja sagen, du hast ja auch nicht geschnüffelt. Wenn das so offen am Tisch lag, dann kann man ja da mal rausgucken. Ja, mein Hauptproblem ist jetzt gerade, wie ich damit meiner Mutter und meinem Bruder gegenüber erstmal umgehe, ob ich denen das sagen soll, wann kommt der Vater wieder? Mein Vater kommt in einem Monat wieder und dann bin ich erstmal weg. Also ich mache jetzt meine Arbeit zu Ende und bin dann hoffentlich, wollte ich auch für längere Zeit weg. Das heißt, es gibt keinen... wirklich sehen tue ich ihn wahrscheinlich erst Ende des Jahres, wobei er Ende des Jahres dann wahrscheinlich auch wieder in Thailand ist, weil er, also was zumindest dieses Jahr ist, er kurz vor Weihnachten nach Thailand und kam irgendwann im März erst wieder. Mhm. Also wir leben ja in modernen Zeiten, wo man gut kommunizieren kann. Ja, natürlich. In die ganze Welt. Ruf ihn an und frag ihn. Ich würde erst mit ihm sprechen, bevor ich an deiner Stelle mit der Mutter oder mit den Geschwistern sprechen würde. Geschwister? Wie viele Geschwister? Ein Bruder. Ein Bruder, okay. Ruf ihn an, sag, pass auf, hier, so und so. Ist das meine Stiefschwester? Und dann wird er irgendwas sagen. Halbschwester, genau, nicht Stiefschwester. Stiefmutter wäre vielleicht auch Stiefschwester. Halbschwester, genau. Ja, mach es. Ja. Hast du da Scheu vor? Ja, schon, weil es halt nicht so... weil man halt nicht so oft über so große Gefühlssachen redet. Ja, verstehe. Bei uns in der Familie, das ist halt einfach so. Was glaubst du denn, wie er darauf reagiert, wenn du ihn so frontal anfragst? Ja, gerade mit dem ersten Anrufer heute in deiner Sendung, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass mein Vater irgendwie großartig ausrastet, aber vielleicht auch schon. Finde ich alles egal, Steffen. Ich finde, du hast völlig das Recht dazu. Du hast es gesehen und mein Gott, das ist doch auch nicht schlimm, wenn es so wäre. Nee, ich... Du willst es ja nur wissen. Genau, ich wäre dann ja auch nicht irgendwie sauer oder so. Also, ich fände es halt... Ruf den. Das Einzige, was hier ein bisschen enttäuschend wäre, dass er es mir halt irgendwie nicht gesagt hat, aber gut. Gut, aber das passt dann auch zum Kommunikationsverhalten eurer Familie, genau, wie du es gerade gesagt das hast. Stimmt, ja. Ruf ihn so schnell wie möglich an, wenn es passt und sprich ihn an, Steffen, auf jeden Fall. Ja. Ja, viel Glück. Ja, danke. Mein Lieber, kann ich noch ein Autogramm haben? Gerne, dann rufen wir dich gleich nochmal an, wegen deiner Anschrift. Ja, cool, danke. Steffen, ciao. Tschüss. Tschüss. So, Lieben, wir haben 1.30 Uhr. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema XXL. Und ich frage euch zunächst, seid ihr selbst vielleicht XXL? Seid ihr besonders groß, überdurchschnittlich schwer? Oder steht ihr auf XXL? Zum Beispiel auf fette Autos, zum Beispiel auf große Genitalien, große Brüste oder habt ihr vielleicht sogar große Genitalien, besonders große und habt damit unter Umständen auch Schwierigkeiten oder steht ihr vielleicht auf besonders dicke Frauen oder besonders dicke Männer? Steht ihr auf ein fettes Konto? Seid ihr richtig erpicht darauf oder wart ihr richtig scharf drauf und habt es jetzt geschafft, Fettkohle zu haben und zeigt eure Kohle auch sehr gerne? Also XXL, fette Autos, Rolex oder vielleicht ein dickes Konto. Darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de oder morgen vor der Sendung anrufen ab 0 Uhr oder natürlich dann auch gerne während der Sendung. XXL, bin sehr gespannt. Freie Themennacht heute und jetzt hier ist Dennis. Dennis ist 34. Guten Morgen, Dennis. Ja, moin, Domian. Hallo, Dennis. Ich bin gerade voll im Thema, wo ich XXL höre. Und zwar geht es bei mir auch um die dicke Kohle, die ich gewonnen habe. Du hast dicke Kohle? Die aber keine dicke Kohle bleiben sollte. Aber da komme ich gleich zu. Jetzt bin ich aber gespannt, was du erzählen willst. Und zwar habe ich im Lotto gewonnen. Das Ganze nennt sich Keno-Lotto. Das ist so ähnlich wie 6 aus 49, bloß dass da eine andere Formel angewandt wird. Man kann verschiedene Zahlen aussuchen, ob man 2 richtige hat. Da gewinnt man dann beispielsweise 6 Euro. Mhm. Wenn man von 10 richtigen träumt, dann hat man dann 100.000 Euro, wenn man die 10, die gezogen wurden, dann erwischt. Mhm. Je nachdem halt, wie viele Zahlen man auf diesen Schein ankreuzt, kann man entweder mehr oder weniger gewinnen. Ja. Chancen sind entsprechend größer oder halt eben kleiner. Wie viel hast ich du angekreuzt? Ich habe mich damals entschieden. Ich hatte mich entschieden, 8 Zahlen anzukreuzen und habe dann 8 richtige gehabt. Das gab 10.000 Euro. Immerhin, nicht schlecht. Ja, da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. 10.000 Euro, so das Problem war aber, ich war zu der Zeit in Hartz IV. Ah. Und die haben dann nicht davon Wind bekommen, sondern ich habe gesagt, ich mache es auf dem korrekten Wege. Ich weiß ja, was mir blüht, wenn ich es nicht machen würde. Mhm. Hab das denn ganz korrekt alles angemeldet und abgegeben, dass ich da denn gewonnen habe. Und dann haben sie mir eine Rechnung aufgemacht. Ich darf im Grunde genommen die 10.000 Euro voll behalten. Mhm. Aber ich kann die Kohle nicht 10.000 Euro verprassen, weil ich muss ja auch noch was zum Leben haben. Ich habe ja keinen Job. Und rein rechnerisch bleiben mir, wenn ich so gut in Anführungsstrichen oder schlecht, wie man das sehen möchte, das ist jedem selbst überlassen, wie auf Hartz-IV-Niveau weiterlebe, dann bleiben mir rein rechnerisch von diesen 10.000 Euro 4.000 Euro über und 6.000 Euro verballer ich fürs normale Leben. Also Moment, so. Die Stellen, du darfst die 10.000 behalten, dafür stellen... Das ist meine Kohle, Moment, ich muss dafür, aber sofort dafür stellen die Kohle... Dafür stellen die aber die Zahlungen für eine gewisse Zeit ein. Genau. Und die gewisse Zeit, letztendlich wird für 6 Monate. Für 6 Monate. Wie viel bekämst du in 6 Monaten an Hartz IV? In 6 Monaten etwa 400 Euro Hartz IV ist ja der normale Satz ungefähr. Und dann nochmal ungefähr 280 Euro für Miete und okay, Teil wir jetzt lange rechnen, wie viel ist es insgesamt? Wie viel du vom Staat bekommst? Also ungefähr 750 Euro in etwa plus die Kohle, die man noch angeben oder die man noch einsetzen muss für die Krankenversicherung. Okay, du hast es alles mir. Ich will eine Kompaktzahl hören. Wie viel ist das? Ja, ungefähr 1.000, da kannst du sagen. Okay, mit dann sind das Sozialleistungen, die überwiesen werden. Okay, dann sind das 6.000. Wird ja nicht überwiesen. Dann sind 6.000. Ungefähr 1.000er im Monat kriege ich vom Staat. Das heißt, dafür, 4.000. Dass ich Bewerbungen schicke und mich bemühe, in Arbeit zu kommen. Ja, das heißt, 4.000 dürftest du behalten. Genau. 6 Monate ist der maximale Zeitraum, der angerechnet werden kann. Alles, was über 6 Monate ist, ist halt denn mein Gewinn, in Anführungsstrichen. Wie wäre das, wenn du jetzt 100.000 gewonnen hättest? Dann wäre das genauso, denn wäre nach 6 Monaten Schluss, dann würden sie mich anrechnen und dann könnte ich sagen, ich habe von den 100.000 was weiß ich was über und ich darf rein theoretisch, darf ich mit meinem Lebensalter, darf ich ungefähr 40.000 Euro haben an Werte. Werte ist alles, das ist genauso die Rentenversicherung, die ich abschließe, okay. Das ist ein PKW, den ich kaufe, alles an Werte ungefähr. Hast du 40.000. Okay, hast du das Geld, also löschen wir mal die 40.000, es geht jetzt um die 10.000, die du gewonnen hast. Genau, richtig. Hast du die schon überwiesen bekommen? Die habe ich bekommen, da lebe ich auch schon von. Und wenn, pass auf, wenn, ich frage jetzt nur mal, man kann ja mal frevelhaft fragen, wenn du die jetzt auf einmal verballern würdest und hättest, ich weiß nicht, irgendwas dir gekauft oder... irgendwie ist es weg, das Geld. Dann wäre die Kohle weg, dann wäre ich im Prinzip bedürftig, aber ich wäre genauso rechenschaftspflichtig, weil man mir unterstellen könnte, ich hätte unwirtschaftlich gelebt. Ah, das heißt, denen ist das scheißegal, was du machst. Die gehen davon aus, du hast dir das Geld einzuteilen, das ist deine Verantwortung quasi. Ah, verstehe. Oder du hast einen Job zu haben und dann kannst du natürlich auch sagen, ich habe einen Arbeitgeber gefunden, der zahlt mir im Monat 3.000. Dann mache ich mir 3 Monate eine schöne Arbeit, dann habe ich die Kohle wieder drin, aber den findest also, du nicht. Also, das ist einerseits, ist das natürlich misslich, dass das so geregelt wird. Andererseits kann man es auch ein bisschen verstehen von Seiten des Staates. Das ist völlig absurd, dass das so geregelt ist, weil jetzt, wo ich nichts bekomme vom Staat, jetzt darf ich ungefähr 40.000 Euro haben und zu den 40.000 darf ich sogar noch eine Eigentumswohnung haben. Dann wäre ich schon mal hier bei uns in Norddeutschland meistens so ganz locker bei 65.000 Euro an Werten, die ich haben darf. Jetzt. Und ich würde weiterhin Kohle vom Staat bekommen. Ich darf danach aber nicht dann. Moment, das ist zu viele Zahlen, verstehe ich nicht. Wieso darfst du 40.000 Euro haben? Du hast ja keine, du dürftest 40.000 Euro haben. Ich dürfte jetzt nochmal gewinnen und ich dürfte 40.000 Euro weglegen. Und die dürftest du auch hinterher behalten und, genau, ich dürfte im Sommer damit aufs Amt laufen und sagen, ich habe 40.000 Euro, gib mal trotzdem Hartz IV. Ja. Also eine absurde Regelung. Es darf aber kein PKW sein für 40.000, beispielsweise. Sondern? Ein PKW für 40.000 wäre ein unzulässig hoher Wert. Was dürftest du denn für 40.000 hier kaufen? Der Wert für den PKW, der mir zustehen darf, darf 7.500 Euro nicht überschreiten. Ja, jetzt kommen wir mit den Zahlen. Das sind zu viele Zahlen. Ja, das sind zu viele Zahlen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist alles irgendwie ein bisschen absurd. Aber natürlich kann man weil ich jetzt was anderes haben darf als vorher. So. Aber man kann natürlich verstehen, dass der Staat sagt, okay, da hat jemand jetzt Kohle gewonnen. Setzen wir mal eine Weile Hartz IV aus. Das kann man ja auch verstehen. Ja, richtig. Immerhin freue ich mich für dich, dass du die 4.000 behalten darfst. Das ist ja auch immerhin was. Genau, richtig. Nur ich denke immer, man könnte ja was ganz anderes mit der Kohle anfangen, wenn man jetzt wirklich wüsste, okay, die wissen, ich komme wieder und ich weiß, ich komme wieder in Hartz IV, weil von 10.000 da lebe ich nicht die nächsten 20 Jahre. Was würdest du denn gerne, wenn du die 10.000 behalten dürftest und trotzdem weiter Hartz IV bekämst, was würdest du denn mit den 10.000 machen? Eine schöne Weltreise wäre schon was Feines. Mhm. Da bleibt jetzt nur noch eine kleine Europareise von über rein rechnerisch. Naja, mit 4.000 kann man schon eine gute Reise machen. Also ja. Und wenn du nicht in den teuersten Hotels absteigst, kannst du auch ein paar Reisen machen. Das ist richtig. Nur also, irgendwie wundert mich das, dass das so unterschiedlich geregelt ist. Wie gesagt, ich dürfte jetzt halt andere Sachen haben, halt einen Tag genügt. Du bist einen Tag drin, du hast 35 Euro vom Staat bekommen und der sagt zu dir, von den 10.000 behältst du 4/10 und wir nehmen dir rein rechnerisch 6/10. Du hast einen Tag 35 Euro bekommen und dem steht sozusagen 6/10 zu. Ich möchte dir ein Kompliment machen, dass du so ehrlich bist und das alles angegeben hast. Das finde ich gut. Ja. Das ist einfach ein ehrliches und korrektes Verhalten. Das muss man anerkennen. Genau. Ärgere dich nicht über die seltsame Gesetzgebung, die damit verknüpft ist. Du bist ein ehrlicher Typ, das finde ich gut. Und genieß die 4.000 für irgendwas Schönes, was du dir vielleicht in der letzten Zeit nicht hast gönnen können. Genau, richtig. Dennis, danke für den Anruf. Ja, ich danke dir. Alles Gute. Wiederhören. Tschüss. Halt, stopp, noch eine Frage. Was? Würdest du jetzt weiter oder wirst du weiter spielen, Lotterie spielen? Hin und wieder vielleicht mal, aber jetzt nicht unbedingt verbissen. Das waren ja auch nur ungefähr so 3,60 €, die ich eingesetzt habe. Ja. Also ich verzock die Kohle jetzt nicht, wenn du das meinst. Nee, ich dachte so, das gibt ja Leute, die, wenn sie einmal gewonnen haben, sagen sie, ich fordere das Glück nicht nochmal raus. Aber es gibt auch Leute... Im Fernsehen bin ich auch schon aufgetreten gewesen und das lief hier bei YouTube zum Beispiel und die Leute, die zerreißen mich in der Luft, die sagen, was ist das für ein Idiot, der gibt das an, der andere sagt, hier, der müsste alles gestrichen kriegen, der hat noch Schulden bei uns beim Vaterstaat, weil der ja schon so und so viele Jahre lebt auf unsere Kosten, das müsste man alles streichen. Also die Leute, die gönnen einem das nicht, die streiten sich untereinander und streiten sich über dich, mit dir und... Ich finde es gut, dass du ehrlich bist. Völlig verbleiben wir so. Hätte ich nicht gedacht. Lieber Dennis, alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. So. Wen haben wir denn jetzt hier? Den Jan. Und der Jan ist 21. Guten Morgen, Jan. Hallo, Domian. Hallo, Jan. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist Kokain und seine Süchte, beziehungsweise die Sucht zum Kokain vielmehr. Mhm. Und ja, das ist so das Thema, das heißt, du, mich im Augenblick beschäftigt. Du bist Kokainkonsument. Das ist korrekt. Seit wann schon? Also wenn ich es jetzt genau aufwiegen würde, müssten es jetzt in den nächsten Tagen so ungefähr 3 Jahre sein. Aber ich sage, ich habe da nie irgendwie Buchungen geführt. Ich sage jetzt mal zwischen 2,5 und 3 Jahren. Ungefähr, ja. Wie viel konsumierst du denn so in der Woche, am Tag? Ja, das ist unterschiedlich. Also es gibt keinen klassischen Tageskonsum. Wenn es diesen Tageskonsum gibt, das ist eben phasenabhängig, dann beläuft sich das so auf ungefähr 0,3 bis 0,4 Gramm. Nur ist Kokain ja nicht gerade eine billige Droge. Wie finanzierst du das? Ja, ich bin Auszubildender und habe ein ziemlich gutes Auszubildendengehalt, aber für den Fall, dass das nicht reicht, beziehungsweise dass ich, ich sage jetzt einfach mal in der Hinsicht größere Ziele anstrebe, habe ich da auch einige Leute an der Hand, die selber konsumieren, wodurch ich dann halt immer kommissarisch ein bisschen was verdiene. Eben durch das Weiterleiten, den Kontakt weitergeben und ja. Wir wollen das aber nicht so verstehen, dass du mit Kokain handelst. Nein, das tue ich nicht, definitiv nicht. Denn wenn du Auszubildender bist, verdienst du nicht viel Kohle, gerade in den Dimensionen von Kokain. Ja, ist das Geld? Gesagt, also ich kann das ziemlich genau klassifizieren, es läuft so auf ungefähr je nach Phase eben. Ja, dann kannst du vielleicht irgendwie das Telefon anders halten, du bist sehr schwer zu verstehen, oder? Entschuldigung, ja, dann halte ich das was näher. Ich kann das ziemlich genau klassifizieren. Also wenn es diese klassischen Tage hintereinander gibt, wo man konsumiert, beläuft sich das auf ungefähr 20 Euro, was natürlich auch im Endeffekt wiederum 600 Euro im Monat sind, bei meinem Verdienst von 750 Euro und genau. Anderen Lebensausgaben. Ja, ja. Kommt das nicht ganz hin. Warum konsumierst du so viel und so kontinuierlich Kokain? Das ist tatsächlich eine ziemlich gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es immer ein bisschen abhängig davon ist, von meiner gegenwärtigen Situation, wie ich mich fühle, wie ich mich wahrnehme. Und das hilft, also hilft in Anführungsstrichen. Es lässt mich glauben, dass es mir hilft, über die Situation hinwegzukommen. Also diese Droge wirkt auf dich, sagst du es in deinen Worten? Ja, beruhigend. Beruhigend, nicht euphorisierend? Ja, also ich bin nicht der klassische Konsument, der sich irgendwie 2, 3 Nasen gibt und dann da sitzt und abgeht oder wie auch immer. Es ist für mich wirklich relativ entlastend. Was machst du, wenn du das konsumiert hast? Was tust du dann? Ich bin meistens zu Hause, trinke dabei ein paar Bier, höre Musik, vorzugsweise Falco natürlich. Das ist irgendwo ein bisschen... Falco, der Musiker dazu eben, das ist auch vorher schon meine Musik gewesen, oder die Stones oder sonst was. Also ich identifiziere mich auch gerne mit anderen Leuten, die selbiges schon getan haben und flüchte mich ein bisschen. Nun ist Kokain ja zwar eine heftige Droge, eine starke Droge, die aber nicht körperlich abhängig macht. Richtig, das heißt, und genau da liegt auch das Problem. Hast du denn schon mal versucht, das Ganze zu unterlassen, zu unterbrechen zumindest? Ja, mehrmals. Tatsächlich auch mit Erfolg, also wie man auch immer Erfolg definiert, kurzfristigen Erfolg, seien es jetzt 2 bis 3 Monate, 1 Monat. Momentan ist es nun mal so, ich habe mich ziemlich schnell wieder davon faszinieren lassen, habe meine eigene Abstinenz, die ich mir selber gesetzt habe, überschritten beziehungsweise nicht eingehalten. Und bin jetzt wieder in diesem Kreislauf, der wieder von vorne beginnt. Aber dieses Aussetzen, das hat funktioniert. Das konntest du. Ja, definitiv. Das ist schon mal ein beruhigendes Gefühl. Ja, schon. Nur bei der Sache ist es wirklich ein bisschen kritisch. Gerade wenn man es selber macht, kann man das, glaube ich, ein bisschen differenzierter sehen, auch wenn das komisch klingt. Aber es ist nur phasenweise. Sobald man wieder damit in Kontakt kommt, sei es auf einer Party, beziehungsweise wenn es einem schlecht geht oder auch wenn es einem gut geht, man lässt sich wieder davon faszinieren. Ja, es ist eine Frage der Disziplin. Richtig. Wenn du letztendlich dir wirklich aufoktroyierst, nein, dann heißt das auch nein. Egal auf welche Party du gehst. Welche Nebenwirkungen oder unangenehmen Seiten hat für dich der Kokainkonsum? Und das ist auch wieder ein Thema, wo ich leider immer ganz glimpflich davon komme, leider keine. Also ich habe höchstens am nächsten Morgen dann diese extreme Reue, wo man halt so sagt, boah, hätte ich mal nicht oder wäre das mal anders gelaufen. Aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass es dann irgendwie am Folgetag oder teilweise auch am selben Tag wieder zum Konsum führt. Mhm. Die meisten Kokser berichten ja von schweren Einbrüchen nach dem Kokskonsum, was die Seele betrifft. Von, ja, definitiv. Depressiven Tagen. Sehr dunkel. Sehr dunklen Tagen. Und das hat den einen oder anderen Kokser schon dazu bewegt, aus der Droge rauszugehen, weil sie diese schwere Hölle nicht mehr durchmachen wollen, die sie danach erleben. Ja, das ist auch schon ein paar Mal aufgetreten, nur ganz blöderweise habe ich dann natürlich versucht, dieses Gefühl wegzutherapieren mit demselben Stoff, der mich da erst dahin geführt hat. Naja, das ist natürlich fatal. Richtig. Und das ist das eben. Ich habe tatsächlich, finde ich, kein klassisches Ventil, wo ich mich sonst auslassen könnte, beziehungsweise einen anderen, Ersatzstoff möchte ich nicht sagen. Ich möchte das nicht auf irgendwelche Substanzen zurückführen. Aber ich habe keinen Ausgleich, wo ich sage, das würde mich exakt genauso entspannen, zumindest ähnlich. Das habe ich einfach leider nicht. Du konsumierst es durch die Nase? Ja, nasal. Nasal. Du machst eine Lehre, hast du gerade gesagt? Wenn ich fragen darf, was für eine Lehre? Ich bin Altenpfleger. Also ich versuche Altenpfleger zu werden, sagen wir mal. Und lebst du im Moment solo oder bist du in einer Beziehung? Ich bin in einer Beziehung, die mir auch sehr viel Halt gibt und die auch eigentlich nicht der Grund, aber der Anlass für meine enthaltsamen Phasen ist. Weiß deine Freundin, dass du das konsumierst? Definitiv. Was sagt sie dazu? Anfangs habe ich das natürlich irgendwie immer so gestaltet, dass ich gesagt habe, lass uns das zusammentun, damit du, wenn du es mal irgendwann irgendwo anders tun solltest, darauf klarkommst, beziehungsweise weißt, wie es ist. Sie hat sich mittlerweile davon abgewandt, was ich auch mehr als löblich finde, aber ich habe mich ein bisschen in dem Ganzen verloren. Das ist sehr löblich, weil du hast dir dann quasi damit reingezogen. Und richtig, das ist die Problematik, genau. Das ist genau das Ding. Ich fühle mich in der Hinsicht natürlich schäbig, kann man nicht anders sagen. Aber ich wollte davon ausgehen, dass sie nicht irgendwo auf einer Party ist und dann nicht mehr weiß, was sie tut. Aber es ist ja gut gegangen, sie hat sich wieder zurückgezogen daraus. Richtig, ja. Jan, bei allem Verständnis, dass man Sachen ausprobieren will und sich austesten will und so weiter, rate ich dir, dass du diese Disziplinierung weiter verschärfst in dir und dass du eine Entscheidung triffst zu sagen, ich gehe jetzt ganz raus aus dem Ding. Es wird für dich, für deine Psyche, für dein Selbstverständnis, wird es nur gut sein. Das sage ich dir voraus. Und ich sage dir auch voraus, wenn du in Kontakt kommst auf Partys mit anderen Leuten, wenn du irgendwann wirklich die Entscheidung definitiv getroffen hast, können die alle vor deiner Nase können die koksen und du wirst deine Nase nicht da reinstecken. Genau, das ist das, was ich hoffe, wo ich wirklich von ausgehe, dass ich das auch schaffe. Also ich traue mir das auch zu, nur es ist immer mal ganz schön, mit jemandem darüber zu reden, der ein bisschen objektiver ist. Und vor allen Dingen, drei Jahre ist ja schon eine ganz gute Zeit. Aber je länger du wartest, desto schwieriger ist es natürlich letztendlich, auch wenn es keine körperliche Abhängigkeit gibt, psychisch da rauszukommen. Insofern ist es vielleicht jetzt gerade noch eine gute Zeit, dass du es schaffst, denn, ich meine, das muss ich dir nicht sagen, deinem Körper tust du gerade nichts Gutes mit dem Zeug. Ja. Jan, ein ganzer Mann muss eine Entscheidung treffen. Triff eine Entscheidung. Ich glaube, dass es die richtige sein wird und dass ich die vor allem auch durchziehe, also im wahrsten Sinne des Wortes, und dass ich das auch schaffen werde. Und ich wollte dir auch nochmal danken für deine Show allgemein. Ich bin natürlich auch traurig, dass du bald aufhören wirst, aber du hast uns oder meinem Freundeskreis und mir schon viele schöne Abende bereitet und da wollte ich mich auch nochmal für bedanken. Das freut mich. Vielen Dank, Jan. Sehr nett von dir, dass du sagst. Also ich wünsche toi toi toi und sag alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Jan. Ciao. Ciao. Tschüss. XXL, ihr Lieben, das ist morgen unser Thema und ich möchte gerne morgen mit Leuten sprechen, die selbst XXL sind, die besonders groß sind, die besonders schwer sind, besonders dick, und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die auf XXL stehen. Einmal die Leute, also vielleicht steht ihr auf besonders große Menschen, auf besonders dicke Frauen, dicke Männer, vielleicht habt ihr den Fetisch, dass es besonders große Genitalien bei dem anderen Partner sein muss. Aber auch im übertragenen Sinne, mögt ihr es fett? Mögt ihr fette Autos, fette Ringe, fette Uhren und ein fettes Bankkonto? Wenn dem so ist, dann meldet euch gerne bei uns. Und ich bin gespannt, dann mit euch morgen zu sprechen. domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Wie immer sind ab 0 Uhr die Leitungen geschaltet. Martina, 53. Hallo Martina. Guten Morgen, Domian. Martina, um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht es um das Thema der Tod meines Vaters. Mhm. Ich verfolge deine Sendung also schon, ich weiß gar nicht seit wie lange, und bekomme eben immer wieder mit, wie trauernde Angehörige bei dir sind und ihr Leid erzählen. Und bei mir ist es halt genau das Gegenteil. Ach, dein Vater ist wann gestorben? 2009. 2009? Und ja. Du hast nicht trauern können? Nein. Oder wolltest du auch nicht trauern? Ich wollte nicht trauern. Warum wolltest du nicht trauern? Weil der Tod meines Vaters für mich eine Erleichterung war. Was hat der Vater dir angetan? Ja, weißt du, das wäre eigentlich eine sehr, sehr lange Geschichte. Es fängt damit an, dass ich eben schuld daran war, dass meine Eltern heiraten mussten. Das hat er mir also schon als kleines Kind vorgebracht. Weil du unterwegs warst? Ja, genau. Mhm. Und er wollte dich nicht? Nein, er wollte mich nicht. Und eben deswegen musste er meine Mutter heiraten, solche Geschichten halt. Es herrschte Gewalt zwischen meinen Eltern, die ich live mitbekommen habe als kleines Kind. Mhm. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Selbstmordversuch war, auf jeden Fall. Ich bin irgendwann morgens in die Küche und sah, wie meine Mutter sich mit einem Messer versucht hat, die Pulsadern aufzuschneiden. Mhm. Ich war 4 oder 5 und bin zu ihr gegangen, habe ihr gesagt, Mama, das darfst du nicht, das tut dir doch weh. Mhm. Solche Geschichten. Was hat die Mama dann gemacht? Ja, sie hat ganz furchtbar geweint, hat sich das Messer wegnehmen lassen und ich bin als kleines Kind wieder ins Bett. Wie das dann so ist mit 4, ne? Hat der Vater dich auch geschlagen? Ja, aber er nicht nur mich, ich hatte ja noch 2 Brüder, auch die haben unter seiner Gewalt gelitten. Vielleicht anders als ich, ich kann es nicht sagen, Domian. Das heißt, wenn du an deinen Vater denkst, denkst du an Gewalt und, ja. Und Angst. Ja, aber nicht nur körperliche Gewalt, sondern eben auch psychische Gewalt. Kannst du dafür ein Beispiel bringen, welche psychische Gewalt für dich besonders schlimm war, die er ausgeübt hat? Ja, mein Vater war Zeit seines Lebens und so wie ich ihn kennengelernt habe, immer ein Diktator. Also es gab nichts wie nur Daumen nach unten praktisch, ne? Mhm. Du wurdest immer unterdrückt und du hattest keine eigene Meinung zu haben. Und wenn du dich dagegen aufgelehnt hast, gab es halt Prügel. Prügel, immer? Ja. Ja. Es gab keine Anerkennung? Nein. Gab es irgendwas Schönes, was du mit deinem Vater in Verbindung bringst? Nein, nicht wirklich. Ich sag mal, er hat sich dann bemüht, zu Weihnachten die Weihnachtsgeschenke dann zu erwerben und den Kindern zu schenken, die sie sich wünschten, um sich frei zu kaufen praktisch. Mhm. Wie beurteilst du denn im Nachhinein die Rolle deiner Mutter, die ja nicht mit euch, mit den Kindern von ihm weggegangen ist? Passiv. Passiv. Verurteilst du sie im Nachhinein? Bitte was? Verurteilst du sie im Nachhinein? Ja, in gewissen Dingen ja. Wie war dein Kontakt zu diesem gewalttätigen und unsympathischen Vater, so kann man es ja sagen, als du schon erwachsen warst? Es gab eine Zeit der Annäherung und zwar war es reiner Zufall, dass ich also jemanden kennengelernt habe als Freund und späteren Lebensgefährten und wir haben praktisch in Nachbarschaft gelebt. Mhm. Und er hat sich also da zu dieser Zeit auch bemüht, den Kontakt zu mir aufzubauen, wobei ich da wiederum auch sagen muss, wir haben uns, ich glaube, 10 Jahre lang oder so nicht gesehen. Vorher? Ja, ich stand dann durch Zufall vor ihm und er hat mich nicht mehr erkannt. Ach du. Er hat mich nicht als seine Tochter erkannt. Also so lange sind 10 Jahre nur auch nicht, dass ein Mensch... ja, das ist so. Naja, wie auch immer, diese Beziehung ging jedenfalls auseinander und auch da ist er mir wieder ganz furchtbar in den Rücken gefallen und da wusste ich, also alles das, was er... wo er davon sich gegeben hat, das war nicht echt. Als du dann eine erwachsene und selbstbewusste Frau wurdest, hast du ihn irgendwann konfrontiert mit diesen... Ja, das habe ich getan und er hat dann immer argumentiert, er wollte immer nur das Beste für mich. Mhm. Nur als es dann Zeit war, das zu beweisen, auch da ist er ja mir wieder praktisch in den Rücken gefallen und als eben diese Beziehung dann da auseinandergegangen ist, wo wir dann nachbarschaftlicher Nähe gewohnt haben, habe ich den Kontakt komplett abgebrochen. Als er gestorben ist, 2009 saßt du, ne? Ja. 2009. Ja. War das ein plötzlicher Tod? Nein, ich wusste, dass er krank ist. Ich wusste, dass er Knochenkrebs hat und noch verschiedene andere Dinge. Und ich hatte also eines Morgens meine Schwägerin angerufen und hat mir erzählt, du Martina, deinem Vater geht es jetzt gar nicht gut. Und wenn du ihn noch lebend sehen willst und wenn du mit ihm reden willst, dann fahr bitte hin. Hast du es gemacht? Nein. Bereust du es? Für mich gab es nichts mehr zu reden. Und du bereust es auch nicht? Nein. Bist du auf die Beerdigung von ihm gegangen? Ja. Bitte? Ja, bin ich. Warum? Das war allerdings ein extremer Kampf für mich, mich zu entscheiden, gehe ich da jetzt hin oder gehe ich da nicht hin. Und ich habe also mit vielen Menschen gesprochen und habe mich davon überzeugen lassen, dass es besser ist, wenn ich das tue. Und es war auch gut so. Lebte deine Mutter zu der Zeit noch? Ja. Hast du es auch ein bisschen für sie getan? Nein. Ich habe es also im Nachhinein für mich getan, weil in dem Moment, als ich in der Trauerhalle saß und als ich sah, wie dieser Sarg reingebracht wurde mit ihm und ich wusste, er liegt da jetzt tot, konnte ich für mich ein Buch zumachen. War es eine Erleichterung? Ja. War es auch irgendwie eine Genugtuung? Nein. Nein. Nein. Also das kann ich ganz klar verneinen. Es war eine Erleichterung, ja, weil ich diese Hassgefühle ablegen konnte. Mhm. Aber dann ist es doch auch völlig normal, Martina, dass du nicht getrauert hast. Dass ich nicht trauere, das ist okay für mich, absolut. Ja, damit habe ich auch kein Problem. Mhm. Womit ich ein Problem habe, ist einfach, dass ich um meine Großeltern beispielsweise wesentlich mehr Empfindungen hatte, als sie denn verstorben sind, als um ihn. Ja, wahrscheinlich, weil du zu den Großeltern einen besseren Draht hattest. Ja, das ist wohl richtig. Ja. Trotzdem hast du aber diese Diskrepanz in dir und du fragst dich, es ist dein Vater. Darfst du ja, so fühlen? Ja, darfst ja. Du ich so finde, gehen? Du darfst so fühlen und es ist folgerichtig, dass du so fühlst. Und du hast mir ja jetzt nur einen ganz kleinen Ausschnitt erzählen können von dem, was da in deinem Leben mit dem Vater passiert ist. Ja. Sodass jeder gesunde Menschenverstand sagt, ja, das ist doch völlig völlig gesund, wie die Martina reagiert hat. Ich finde das völlig nachvollziehbar. Und wenn die Großeltern dich besser behandelt haben und eine emotionale Verbindung bestanden hat, dann natürlich bist du traurig, wenn die sterben. Ja, das stimmt wohl. Mein klarer Menschenverstand sagt mir ja auch, du, das ist völlig normal, wie du das siehst und wie du empfindest, aber... Martina, wir rufen dich nochmal an, die Sendung ist gleich rum. Die Sabine meldet sich bei dir nochmal. Ich danke dir. Bis gleich, tschüss. Bis dann. In der Technik, Benjamin Fließ, morgen heißt unser Thema XXL. Bin sehr gespannt, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 Uhr sind wir hier. Schlaf gut, bis dann, tschüss.